Kundgabe 5571 A und B. Empfangen am 6. und 7.1.1953. Äußerlichkeiten, Zeremonien, rechter Gottesdienst. Suchet den Kern und ergötzet euch nicht an der Schale. Wie dringend möchte ich euch Menschen dies an das Herz legen, dass alle Äußerlichkeiten euch keinen Schritt weiterführen, dass nur euer Innenleben geweckt werden muss, dass ihr nur dann einen geistigen Erfolg aufweisen könnet, wenn ihr geistig strebet. Und solange euch noch das Äußere etwas gilt, solange ihr euch noch von Zeremonien gefangen nehmen lasset, solange könnet ihr noch nicht innerlich sein, denn so wie ihr euer geistiges Auge nach innen richtet, wirkt alles Äußere wie Schatten auf euch. Ihr schließet die Augen und wendet euch ab vom äußeren Prunk und zeremoniellen Handlungen, weil ihr dann das rechte Licht innen erblicket, das von mir selbst ausgeht, das ich in jedem Menschen entzünde, der wahrhaft innerlich strebet, der sich bemüht, die rechte Bindung mit mir herzustellen, der nun an sich arbeitet, der mich ernst und wahrhaft suchet. Von ihm lasse ich mich finden, und er wird es dann auch verstehen, warum ich im Geist und in der Wahrheit angerufen werden will. Bedenket doch, dass mein Reich nicht von dieser Welt ist. Was also dieser Welt noch angehört, ist eine Schranke zur geistigen Welt, zu meinem Reich, wo keine materiellen Dinge mehr bestehen. Bedenket, dass alle Materie noch von dem beherrscht wird, der in der Welt regiert, und dass es sein Wirken ist, euch Glanz und Prunk, die augenblendende Materie zu bieten, um mich euch dadurch zu verdunkeln, um euch vom wahren geistigen Streben fernzuhalten. Bedenket, dass er sich alles dessen bedient, was noch sein Anteil ist, um euch zu gefährden. Wer mit mir ernstlich Verbindung sucht, der gehe in sein Kämmerlein und rufe mich dort an. Das heißt, er ziehe sich in die Stille zurück und lenke seine Gedanken nach innen, und er wird mich sicher finden, wohingegen schwerlich ein Mensch seine Gedanken wird sammeln können, wo ihm die Welt so offensichtlich entgegentritt, wo das Auge nur immer schauen kann und keine wahre Andacht ist. Ich bin nicht dort zu finden, wo man mich verkündet in einer Weise, die nur Götzendienst ist, weil dem Götzen gehuldigt wird, der noch alle Materie beseelt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. So klar waren meine Worte, und jeder konnte sie verstehen und wird sie auch verstehen, der nach mir und meinem Reich ernsthaft trachtet. In der Welt aber findet ihr mein Reich nicht, die meinem Gegner noch gehört. Lasset ab von allem Äußeren, wenn ihr mir recht dienen wollet. Lasset euch nur meine Liebe Lehre angelegen sein, befolget sie eifrig, und ihr dienet mir dann so, dass ich Wohlgefallen daran finde. In allen Kirchen, wo ich verkündet werde, erfahret ihr Menschen die Grundlehren, die euch zur ewigen Seligkeit führen können. Verklingen die Lehren nur an euren Ohren, dann werden sie euch wenig nützen. Lasset ihr sie aber eindringen in das Herz, dann wird der Same, der in euch gelegt ist, befruchtet und sprießt empor, bald den ganzen Acker, euer Herz in üppige Vegetation versetzend. Es wird ein Leben in euch erweckt, und die Lehre Christi, mein Wort, das euch verkündet wurde, bringt herrliche Früchte hervor. Ihr reifet an eurer Seele und gehet eurer Vollendung entgegen. Darum kann euch eine jede Kirche zur Seligkeit verhelfen, die mein Wort euch nahe bringt, doch die Entgegennahme meines Wortes ist erste Bedingung, und dieses Wort wird euch dargeboten, wenn euch die Lehre Christi vermittelt wird, die euch auch ein Wissen gibt über Jesus Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Nur durch Jesus Christus könnet ihr Menschen selig werden, also muss euch auch das Wissen über ihn und sein Erlösungswerk zugeleitet werden. und nur durch das Erfüllen seiner Liebegebote könnet ihr der Vollendung entgegengehen, und darum müsset ihr auch unterrichtet werden über seine Lehre. Wo und wie euch nun diese Lehre Christi vermittelt wird, ist bedeutungslos, aber dass sie euch vermittelt wird, ist dringend notwendig. Weshalb ich alle Verkünder meines Wortes segne, die den Menschen mich selbst nahezubringen suchen, die von mir zeugen, der ich als Mensch Jesus auf Erden wandelte und den Menschen das Heil brachte. Was also geeignet ist, den Menschen von meinem Leiden und Sterben am Kreuz, von meiner Menschwerdung und von meinem Erlösungswerk Kenntnis zu geben, was geeignet ist, sie zur Nachfolge Jesu anzuregen, sie zu einem Leben in uneigennütziger Nächstenliebe zu bewegen. Das entspricht auch meinem Willen und ist von mir gesegnet, ganz gleich, welche Geistesrichtung dieses bezweckt. Doch was darüber hinausgeht, was nicht mit meiner Liebelehre im Einklang steht, was von den Menschen als Belastung empfunden wird, weil es den freien Willen des Menschen antastet, alles, was im Widerspruch steht zu meinem einfachen Lebenswandel auf Erden, was ferner meinen göttlichen Liebegeboten hinzugefügt wurde, erregt mein Missfallen und ist nicht geeignet, wahre Mitglieder der Kirche heranzubilden, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Denn wo die Liebe gelehrt wird, muss sie auch selbst geübt werden. Das heißt, wo Not ist, soll sie gelindert werden. Und wem ich irdische Güter schenke, der soll sie verwerten im Dienst der Nächstenliebe. Er soll Not lindern nach besten Kräften und Können. Wird dieses erste Gebot außer Acht gelassen, so ist auch kein Segen zu erwarten, wenngleich meine Liebelehre verkündet wird. Denn dann sind es nur leere Worte, die noch keine Umgestaltung des Wesens gezeitigt haben, dann ist also mein Wort noch nicht zum Herzen gedrungen, dann wurde es noch nicht lebendig im Herzen des Menschen. Es ist ein Samenkorn auf steinigen Grund gefallen und konnte darum nicht aufgehen. Nichts anderes kann euch ein ewiges Leben in Seligkeit eintragen, als nur ein Leben in Liebe. Und wo diese Lehre recht eindringlich den Menschen gepredigt wird, dort wird in Wahrheit mein Evangelium verkündet. Und wo meine Liebelehre nun ausgelebt wird, dort findet der rechte Gottesdienst statt, der mich erfreut und der euch einen ungeahnten Segen einträgt. Amen.